Seit einiger Zeit laufen hier auf Deutschlandradio Kultur immer wieder kurze Stücke. Ausschnitte merkwürdig verrauschter Aufnahmen von Beethovens 3. Sinfonie, Candle in the Wind oder White Christmas. Dies sind Teile einer sich noch im Wachsen befindlichen Reihe von Studien zur Klanglichkeit des MP3-Filters, genauer seines Abfalls. Für die Reihe Sonarisationen, die auf Deutschlandradio Kultur in kleinen Formaten akustisches Erkenntnispotenzial von Forschung und Wissenschaft erkunden, habe ich seit März mit einem Filter experimentiert, der nur jene Klänge durchlässt, die bei einer Kodierung von einem umkomprimierten Audiofile in ein MP3-File normalerweise gelöscht werden. Es handelt sich sozusagen um einen invertierten MP3-Filter. Bei der Kodierung, so die Idee der Entwickler, werden redundante Anteile eines Klangs gelöscht, ebenso wie Anteile, die aufgrund von psychoakustischen Effekten nicht wahrgenommen werden können. So überdeckt zum Beispiel ein lauter Akkord sämtliche leisen Anteile eines Klangs, die kurz danach kommen. Ebenso ist unser Ohr nur begrenzt in der Lage, zwei sehr nah aneinander liegende Tonhöhen voneinander zu unterscheiden, so dass diese auf einen reduziert werden können, ohne dass ein Unterschied wahrzunehmen wäre. Diese und andere Beschränkungen unseres Hörapparats macht sich der MP3-Codec zunutze, um Audiodateien um bis zu 9/10 in ihrer Datenmenge zu verkleinern. Diese sozusagen im Verborgenen liegenden Klänge haben mich interessiert. Ich wollte herausfinden, wie das klingt, was wir in der Regel nicht hören können, was aufgrund von Überdeckungen oder anderen Effekten nicht wahrnehmbar sei. 2005 habe ich zum ersten Mal versucht, einen solchen Filter zu bauen, der in Echtzeit die Klänge eines Ensembles filtern sollte. Dieser verdeckte Teil sollte dann verstärkt werden und so quasi als Umkehrung das Ensemble überlagern. Diese Idee, Verborgenes, das sich im Medium selbst befindet, zu verstärken und zum Gegenstand der Musik selbst zu machen, findet sich in einer Tradition, die vermutlich so alt ist wie Wiedergabemedien selbst. Ob etwa John Cage in Imaginary Landscape Nummer 1 von 1939 Plattenspieler als Instrumente verwendet oder Pierre Schaeffer 15 Jahre später mit geschlossenen Rillen experimentiert hatte, Hüllkurven auf Lichtfilmton gemalt wurden oder an der Abspielgeschwindigkeit von Tonbandgeräten geschraubt wurde. Immer ging es darum, die jeweiligen Medien konstruktiv zu nutzen und ihre Eigenheiten klanglich erfahrbar zu machen. Die Ansätze gehen dabei grundsätzlich in zwei verschiedene Richtungen. In eine instrumentale Verwendung der Plattenspieler und Kassettenrekorder einerseits, wie etwa bei John Cage, Christian Markley, Thomas Wenck und anderen, in eine Ästhetik des Fehlers, die als Klanglichkeit aufgenommen und auch weiterverarbeitet werden kann, andererseits. Gerade jene zweite Richtung tritt vor allem immer dann in den Vordergrund, wenn ein Wiedergabemedium von einem anderen abgelöst wird. Ob Schallplatten knacken, Tonbandleiern oder dem Skippen einer kaputten CD. Immer wurden jene Artefakte genau dann konstruktiv eingesetzt, wenn sie nicht mehr zwingender Bestandteil eines Wiedergabemediums waren. Der wohl bekannteste, mittlerweile zu einem Topos geratene Eigenklang eines Wiedergabemediums ist wohl der des Schallplattenknackens. Kaum ein Fehler ist nostalgischer aufgeladen als jenes leichte Knistern, das mit dem Eintritt in das digitale Zeitalter so schmerzlich vermisst wurde, dass es heute als Plugin in fast jedem Soundeditor zur Verfügung steht, um auch einer ansonsten vollständig digital erzeugten Musik übergestülpt werden zu können. In den 80er Jahren hat der Künstler Christian Markley mehrere Arbeiten mit Schallplatten realisiert. Der vor allem durch seine Videoarbeiten bekannte Künstler und Musiker ist zunächst meist live in einem DJ-ähnlichen Setup aus mehreren Plattenspielern, die er simultan bespielt hat, aufgetreten. Die Platten wurden von ihm dabei selten pfleglich behandelt. Er ließ die Nadeln über die Platten kratzen, die nicht selten dabei kaputt gingen oder auch absichtlich von ihm zerbrochen wurden. »Plattenliebhaber habe ich nie besonders gemocht«, hat er einmal in einem Interview gesagt. »Die von ihm verwendeten Platten sind Objekte, die dem Gebrauch unterworfen werden sollten, und dieser Gebrauch sollte sicht- und hörbar sein.« Für die Arbeit Footsteps von 1988 etwa hat er 5000 leere Platten auf dem Boden einer Galerie ausgelegt. Das Publikum konnte auf ihnen herumlaufen, Ihre Fußspuren wurden auf den später käuflich erwerbbaren Platten zu akustischen Gravuren der Ausstellung. Ihre Kratzer waren schließlich das Einzige, was hinterher zu hören war. Auch die Arbeit Record Without a Cover von 1985 lebt vor allem von den Gebrauchsspuren, die sich in sie einritzen. Wie im Titel bereits ausgesprochen, wurden die Schallplatten ohne irgendeine Schutzhülle in Plattenläden verkauft, wo sie zwischen anderen Platten einsortiert wurden und meist dort schon ihre ersten Kratzer abbekamen. Jede Platte bekam mit der Zeit ihre ganz individuellen Gebrauchsspuren, je nachdem, wie sie weiter transportiert und behandelt wurden. Auf der Platte selbst ist ein ca. 20-minütiges Stück von Christian Markley, ein Mashup aus verschiedensten Platten, die er gleichzeitig gespielt, überlagert und neu zusammengesetzt hat. Mit zunehmendem Alter der Platten tritt dieses jedoch mehr und mehr in den Hintergrund, wohingegen Knacken, Rauschen zusammen mit neuen Sprüngen in den Vordergrund treten. Record Without a Cover ist eine Arbeit, in der es darum geht, dem Medium zu erlauben, durchzudringen. Es ging darum, eine Platte zu machen, die kein endgültiges Dokument einer Aufführung war, sondern eine Platte, die sich selbst mit der Zeit verändern konnte und eine, in der keine Platte der anderen gleicht. Ebenso wie Christian Markley hat auch der in den USA wirkende Komponist John Oswald Eigenarten eines Wiedergabemediums als musikalisches Material benutzt, in diesem Fall allerdings das Tonband. Plunderphonics heißt ein Album, das zuerst 1988 mit 4 Stücken herauskam, 1989 wurde es um 21 Stücke erweitert. Die Platte durfte aufgrund von Urheberrechtsklagen bald nicht mehr verkauft werden, mittlerweile ist sie als freier Download im Internet erhältlich. Bei Oswald ist es oft ein bereits vorhandener Song, dessen Aufnahme er durch Manipulation am Band verfremdet, in kleine Stücke zerschneidet, Loops herstellt oder, wie im nächsten Beispiel, durch permanente Variation der Abspielgeschwindigkeit bewusst ins Absurde und Komische wendet. Bing Crosby klingt etwas pink in unserer Version der meistverkauften Single aller Zeiten. Wir haben ihn von dem Chorus separiert und seine Tendenz in Melismen zu schwelgen, also melodische Ausführungen auf einer Silbe zu vollziehen, Amok laufen lassen. Die zweite Hälfte dieses Neuzusammenschnitts präsentiert eine beispiellose Zusammenarbeit von afrikanischer Pygmäenmusik und einem Tango-Orchester. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear Für die Sonarisationen habe ich ebenfalls das Stück White Christmas von Bing Crosby als Grundlage für eine Studie verwendet. Im Gegensatz zu John Oswald ging es aber hier eher um einen Vergleich zwischen dem Original und hunderten von Coverversionen, die Laien ins Internet gestellt haben. die Möglichkeit für jede und jeden, aufgrund der MP3-Komprimierung und ihren Nachfolgern auf der Videoebene, eigene Versionen von bekannten Liedern auf YouTube oder Soundcloud ins Internet zu stellen, hat zu einer Explosion von Versionen von White Christmas geführt, Parodien ebenso wie Ernstgemeinte. Die Studie White durchstreift einen Bruchteil dieser Versionen, wobei sich zum einen professionell produzierte Versionen von Bing Crosby, Lady Gaga oder anderen mit solchen abwechseln, die Amateure ins Internet gestellt haben, zum anderen gefilterte mit ungefilterten Versionen gegenübergestellt werden. The sun is shining. The sun is shining. Ähnlich dem Ansatz von Christian Markley, den Eigenklang eines Mediums in den Vordergrund zu rücken, hat der Komponist Maximilian Markol für die Compilation-CD Crosscut Edition der Edition Zeitgenössische Musik eine klangliche Eigenheit zum Prinzip erhoben, die der CD eigen ist, die des Skippens. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Edition Zeitgenössische Musik hat Stefan Fricke im Jahr 2006 20 Komponisten beauftragt, sich zwei Stücke aus den bisher erschienenen CDs herauszusuchen und zwischen diesen einen einminütigen Übergang zu komponieren. Das Stück von Maximilian Markol beginnt mit einer Aufnahme von Charlotte Seiters Kammersinfonie, die Markol mit einem CD-Player vorspult. Im Vorspulen komponiert Markol einen Übergang von der Kammersinfonie in das zweite Stück Umbrellas and Sewing Machines von Tobias P. M. Schneid. Thank you. Sollte man damit nicht endlich mal aufhören? Ich glaube, es müffelt langsam, wenn man solche Sätze liest. 1900 beginnt Dr. Thaddeus Cahill mit dem Bau eines Instruments, das auf elektronischem Weg Töne erzeugt. Dann wird einem doch schlecht inzwischen. Es gab mal irgendeinen Menschen, der dem amerikanischen Patentamt vorstand, Anfang des Jahrhunderts, der wollte den Laden auflösen, weil seiner Meinung nach alles erfunden war, was man erfinden kann. Vernünftige Einstellung, wenn du mich fragst. Aber natürlich unrealisierbar. Die Welt ist nie so weit wie unser Bewusstsein davon, wie sie schon aussieht. Die ganze Frage, ist der Musiker ein Annex des Geräts? Wie verändert sich unsere musikalische Arbeit? Wie verändern sich die Hörgewohnheiten durch die maschinelle Distanzerzeugung? Dadurch, dass man nicht mehr so direkt so laut, wie man selber Puste hat oder Muskelkraft, der ganze Scheiß, sabba, sabba, sabba. Wäre es nicht die Aufgabe elektronischer Künste, gerade nicht diese Maschinenfrage zu radikalisieren, konzeptualisieren und so fort? Automaten als Konzept waren genau ein einziges Mal interessant, direkt als sie erdacht wurden, um formale Probleme der Metamathematik anschaulich zu machen, also bei Turing, der wirklich noch was über Logik rauskriegen wollte. Wäre es nicht die Aufgabe, endlich mal erfahrbar zu machen, wie unglaublich normal und nicht so schlimm und einfach total okay diese Sache mit den Maschinen ist, die wir da haben und benutzen können? Eben als Alltag, wie er wäre, wenn er nicht unter der Bestimmung des allgemeinen Elends stünde. Blöde empirische Wirklichkeit, wie sie halt immer ist und gerechtfertigt wird, wo man immer alles erklären muss. Schau mal, das sind so Musiker mit Computern und so. Sondern unter der Bestimmung der Vernunft, die sagt, ja, es gehört so. Dieser von Dietmar Dart an anderer Stelle eingefügte und hier bloß ausgeliehene Einwand, aufzuhören, elektronische Medien als etwas Besonderes zu definieren und ihren bloßen Einsatz bereits als extravaganten erwähnen zu müssen, ist durchaus nicht ungerechtfertigt. Wie selbstverliebt und durch hehre Worte aufgeblasen sind jene Arbeiten, die sich mit den Grenzen ihrer Medien beschäftigen. Der Klang einer Schallplatte, eines Tonbands, einer skippenden CD oder einer invertierten MP3-Kodierung kann immer auch zum bloßen Ornament verkommen. Gerade die Verwendung neuer und neuester Medien ist oft dem Verdacht ausgesetzt, sich den Anstrich des Aktuellen zu geben und jegliche ernsthafte Auseinandersetzung mit seinem Gegenstand zu vermeiden. Warum also die anhaltende Beschäftigung mit den eigenen Mitteln? Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Christian Markley hat seine Verwendung von Schallplatten als kritische Auseinandersetzung mit der Unterhaltungsindustrie verstanden. Gegen ein konsumistisches Verständnis von Musik wollte er ein beweglicheres, lebendigeres setzen. Objekte sollten ihren Objektcharakter verlieren und sich auflösen. Auch bei Oswald spielt der Markt, insbesondere die Rechte am eigenen Werk, eine Rolle. Im Vordergrund steht meines Erachtens hier jedoch eher der Gedanke einer Dekonstruktion des Auratischen. Die Zerlegung, Verlangsamung und so weiter von einzelnen Songs und damit die Erschaffung von Neuem reflektiert die Hörhaltung einer Zeit, in der der Umbruch von Musik im Konzert zu Musik im Privatraum bis hin zum Walkman virulent wurde. Musik wurde zu Material, nicht als zitierfähiges, sondern als uns umgebendes Dauerrauschen. Markol schließlich nutzt die Technik ganz im Sinne des Einwands in ihrer schlichten Alltagsgebräuchlichkeit. Die vom Redakteur Stefan Fricke gestellte Pousseursche Aufgabe, einen Übergang von einer Musik zur nächsten zu komponieren, wird hier gelöst, indem beide Stücke in ihrer Wirklichkeit als CD-Produktion gehört werden. Von einem zum anderen kommt man eben am besten durch Vorspulen. Über die eigene Motivation zu sprechen, ist nie ganz einfach, oft schlicht, weil einem der Überblick über die eigenen Begehren, Sehnsüchte und Interessen fehlt. Im Fall des invertierten MP3-Filters wird zunächst etwas hörbar gemacht, was im Verborgenen lag. Nicht im psychologischen Sinn, sondern im physischen. Der Filter macht Klänge hörbar, die im unbehandelten Fall überdeckt sind. Technik steht hier also nicht selbstreferenziell im Vordergrund, aber ihre eigene Architektur produziert als Nebeneffekt solche Klanglichkeiten, neue Möglichkeiten, Ungehörtes hörbar zu machen. Jetzt widerspreche ich mir mal selber eine Sekunde. Allem, was ich gerade geschrieben habe, nämlich, denn es gibt ja doch etwas, was an der Maschinensache ganz besonders ist. Bis zur Atomkraft und Computern waren die Menschen mit ihrer alltäglich genutzten Technik immer relativ weit weg von den Schranken, die durch die Naturgesetze gesetzt sind. Man kann aber sehr viel mehr in der Welt der Sachen und Vorgänge anstellen als Menschen bis ca. 1945, genau bis zum Bau der Atombombe, je irgendwo real angestellt haben. Die Technologien, die man jetzt hat, arbeiten erstaunlich nahe an diesen Grenzen. Ich lese da zum Beispiel, dass Satellitenempfänger nicht unterhalb einer bestimmten Genauigkeit arbeiten können, weil es einen Rauschfaktor gibt, der vom Echo des Urknalls herrührt. Überhaupt Rauschen. Wir bewegen uns in Bereichen, wo die feinsten, für uns Affen nicht wahrnehmbaren Sachen Effekte auf unsere Technik und also auf uns haben. Die Frage ist, ob man das besser hören kann als zum Beispiel sehen oder spüren. Ich glaube nämlich schon. Aber warum glaube ich das? Weil Geräusche das natürliche Medium für enorme Größenunterschiede, Abgründe, seelische und sowas sind? Wenn ich sage, da glaube ich, wird der, die elektronische Musikmacherin, wieder wirklich zum Helden zur Heldin, weil er sie eben wirklich mit einer Sinneswahrnehmbarkeit der aller unanschaulichsten Sachen zu tun hat, wie sie so reinhauend kein populärwissenschaftliches Hawking-Büchlein je hinkriegt. Andererseits muss das ja kein Widerspruch zu dem Ding mit der Selbstverständlichkeit sein. Wenn jemand kein Schnösel ist, wird er ja gerade dadurch heroisch, dass er das Heroische ins Normale überführen kann. Wo ihr heute hinbastelt, kann morgen jeder hinhören, in die fundamentalste Physik nämlich. Sämtliche Symphonien Beethovens, abgespielt in einer Sekunde. Sämtliche Songs der Beatles, abgespielt in einer Zehntelsekunde. Marcel Proust, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Hörbuch abgespielt in einer Sekunde. 130.000 Songs, abgespielt in 4 Sekunden. Zusammen. Die Tonspur von Rambo 3, abgespielt in einer Drittelsekunde. Die Tonspur eines kompletten Pornofilms, abgespielt in einer Drittelsekunde. Britney Spears, Baby One More Time, abgespielt 10-mal in einer Sekunde. Britney Spears, Gimme More, abgespielt 400-mal in einer Sekunde. Zusammen. Ein hoher Ton, abgespielt durch den Kehlkopf eines illegalen Einwanderers. Der Papst, abgespielt auf einem Kondom als Membran. Zusammen. Die Bibel als Hörbuch, abgespielt in einer Drittelsekunde. Der Koran als Hörbuch, abgespielt in einer Drittelsekunde. Die Tora als Hörbuch, abgespielt in einer Drittelsekunde. Das Gesamtwerk Nietzsches als Hörbuch, abgespielt in einer Drittelsekunde. Bibel, Koran, Tora und Nietzsche zusammen. Immanuel Kant, Kritik der reinen Urteilskraft, Hörbuch abgespielt 22.000 Mal in einer Sekunde, also nur für Fledermäuse hörbar. Die Aufnahme einer Explosion, so viele Mikrosekunden lang abgespielt, wie es Tote im Irakkrieg gibt, zum Stand vom 1. April 2009, das sind 53.552 Mikrosekunden. Hitler spricht das Wort Reich 12-mal langsamer abgespielt. Code zum illegalen Rippen von DVDs als Schallwelle ausgelesen. Die Aufnahme eines Ofenrohrs, das 1972 von Neuseeland aus Alaska importiert wurde, wo man es mit einem Benzinmotor 574 Mal pro Sekunde in Schwingung versetzte. Die Aufnahme davon wurde 2003 mit einer gehackten Software auf einem alten Atari-Computer manipuliert und gefiltert. Johannes Kreidler gilt zumindest in Deutschland derzeit als einer der profiliertesten Komponisten bezüglich neuer Medien, insbesondere der Auseinandersetzung mit der Verbreitung von Musik durch das Internet. Gerade die Verfügbarkeit potenziell sämtlicher Musik und der fast instantane Zugriff auf diese sind Aspekte, die er in seinen Arbeiten immer wieder thematisiert. Also generell ist es natürlich so, dass Musik ist extrem transportabel geworden. Heutzutage hat man eben auf einer kleinen Box in der Tasche quasi die gesamte Musikgeschichte oder kann sie sich dahin streamen lassen. Und also ist das Allerflüchtigste eigentlich geworden und das Allerverfügbarste zugleich. Und dieser Zustand von der Verfügbarkeit und von der gigantischen Menge, das sind zum Beispiel Aspekte, die mich dann interessieren, in der Musik wiederum auszudrücken. In dem gerade gehörten Stück Compression Sound Art etwa von 2009 wendet Kreidler den Begriff der Komprimierung auch für solche Verfahren an, in denen nicht mehr ausschließlich Daten eingespart werden, sondern gleich auch noch die Zeit des Hörenden mit. Gleich, ob es sämtliche Beethoven-Sinfonien sind, ein Roman oder die Bibel, zusammengestaucht auf weniger als eine Sekunde, bleibt von den ursprünglichen Daten kaum mehr als ein Fetzen übrig. Auch hier wird also die Technik zu ihrem eigenen Exzess gebracht, der neue klangliche Erfahrungen ermöglicht. Entscheidend ist die Verwendung von einfacher, standardisierter Musiksoftware, deren reine Anwendung banal ist. Erst die Idee, die Übertreibung macht die Stücke Kreidlers aus. Peter Ablinger, der 1996 die Stücke Weiß-Weißlich 22 gemacht hat, in denen auch jeweils alle Beethoven, Haydn, Mahler, Mozart, Schubert und Bruckner-Sinfonien gleichzeitig erklingen, wenn auch in 4 Minuten, hat diese im Gegensatz zu Kreidler sozusagen in Handarbeit übereinandergelegt und gleichzeitig abgespielt. Entsprechend spielen Algorithmen hier keine Rolle. Vielmehr ging es um eine spezifische Auseinandersetzung mit dem Hören selbst. In ähnlich maschinenlogischer Weise wie Compression Sound Art hat Kreidler ebenfalls 2009 das Stück Product Placement produziert, in dem es nicht um das klingende Resultat als solches ging, sondern um die durch die Verfügbarkeit von Audiomaterial virulente Frage nach dem Urheberrecht. Da habe ich zum Beispiel ein Stück gemacht, in dem ich 70.200 Samples, also Fremdanteile, in 33 Sekunden abgespielt habe. Und da kam dann noch dazu, dass ich dann diese sämtlichen 70.200 Fremdanteile auch korrekt, wie es das Formular vorsieht, bei der GEMA dann angemeldet habe. Also da hat dann dieses kleine komprimierte Ding hat auch noch eine Skulptur von 7 Meter Höhe, nämlich die Formulare für die GEMA, mit sich gebracht und eine ganze sozusagen politische Musiktheateraktion. Es versteht sich von selbst, dass Kreidler die Samples hier nicht einzeln ausgewählt hat, sondern vielmehr mit Mengenoperationen verfahren ist. Die aufgeworfene Problematik, wie mit der Verwendung von Musik als geistiges Eigentum umzugehen sei, die so leicht und verlustfrei zu kopieren ist, war auch schon den Entwicklern des MP3-Standards durchaus bewusst. Im Gegensatz zu Kreidler, der wie viele andere für eine kostenfreie Verfügbarkeit von Musik plädiert, wurde im Fraunhofer-Institut von Anfang an auch über Kopierschutz nachgedacht, bemerkenswerterweise eher gegen den Widerstand der Plattenindustrie, die erst seit einigen Jahren deutlich verspätet über Millionenverluste klagt. einer der maßgeblich beteiligten Techniker und der wohl in Deutschland bekannteste Name der MP3-Entwickler ist Karl-Heinz Brandenburg. In einem Interview äußerte er sich zu den Überlegungen, einen Kopierschutz in den Codec mit einzubauen. Die Rechteinhaber und großen Plattenfirmen haben uns da eigentlich immer wieder enttäuscht, weil es geblieben ist bei der Aussage, das müsste es geben, ohne wirklich sozusagen konkret nachzuhelfen und so einen universellen Standard zu entwickeln. Es gab einen Ansatz, die Secure Digital Music Initiative, die seinerzeit unter anderem daran gescheitert ist, dass da zu viele Firmen drin waren, die absolut keinen technischen Standard wollten und damit Interoperabilität verhindert haben. Ein Rechtsstandard hilft mir relativ wenig, wenn es zum einen sehr leicht umgehbar ist und zum zweiten im öffentlichen Bewusstsein überhaupt nicht klar ist, warum das verboten sein soll. Deswegen finde ich so Ideen wie das Recht auf Privatkopie mit entsprechender Pauschalvergütung, was ja in Deutschland zurzeit existiert, wieder komplett abzuschaffen, eigentlich als katastrophal. Bei Kopierschutz muss man verschiedene Methoden unterscheiden. Und es gibt für mich da zwei Extreme. Das eine ist, dass leider sozusagen die völlig offene Methode offensichtlich in unserem Kulturkreis nicht so viel Sinn hat. Das Experiment, seine Wohnungstür immer offen zu lassen, machen auch nur sehr wenige Leute. Wenn wir aber bei dem Beispiel bleiben, es ist durchaus bekannt, dass eine Wohnungstür dem echten professionellen Einbrecher nur sehr wenig Widerstand entgegensetzt. Ich denke, ähnliche Ideen sind auch für den Kopierschutz wichtig. Dass ich nicht versuche, das 100% sichere System zu bauen, was, solange es nur um Software geht, nach Aussage aller Kryptospezialisten, die ich kenne, sowieso nicht möglich ist, sondern dass eine sinnvolle Methode gefunden wird, die sozusagen den moralischen Zeigefinger verstärkt. Ich hoffe, dass wir nicht zurückgedrängt werden auf den Zustand, wo Musiker nur von Mäzenen leben, wie es ja vor Jahrhunderten der Fall war, sondern dass nach wie vor das so funktionieren wird, dass Leute, die gute Musik machen, daraus auch aus dem Verkauf und all den anderen Rechteverkauf sozusagen gut leben können. Und wenn sie ganz tolle Musik machen, auch sehr gut leben können. Warum nicht? Die Legitimität von Brandenburgs Gleichsetzung guter Musik mit hohen Verkaufszahlen, also ein ökonomisierter, Befürworter würden vielleicht sagen demokratisierter Qualitätsbegriff, sei dahingestellt. Sie zeigt aber auf, für welche Formen der Musikproduktion ein Kopierschutz von Interesse ist und mag ein Indiz dafür liefern, warum die Diskussion über Urheberrecht entlang der Linien zwischen Wirtschaftsliberalen auf der einen und Informationsliberalen auf der anderen Seite verläuft. Schützt die wirtschaftsliberale Seite Produkte, propagiert die informationsliberale Seite eine Vergütung der Arbeit, deren Ergebnisse für alle frei zur Verfügung stehen. Johannes Kreidler, der sich, wenig überraschend, auf der Seite der Informationsliberalen sieht, hat Karl-Heinz Brandenburg in seinem Musiktheaterstück Fietz Hören TV auftreten lassen. In diesem darf er durch einen Schauspieler gemimt seine Position als Wissenschaftler vertreten, wobei allerdings zum einen seine Stimme extrem mit seinem eigenen MP3-Codec komprimiert wird, sodass deutlich Artefakte zu hören sind. Zum anderen rahmt Kreidler seinen Kurzvortrag mit seichter Hintergrundmusik, die jegliche Aussagen zu beiläufigen Banalitäten werden lassen. Herr Kreidler, ich bin davon überzeugt, dass die Kompressionsformate der Menschheit mehr Nutzen als Schaden bringen. Schließlich erleichtern sie nicht nur den Datenaustausch und fördern somit die Kommunikation, sondern es lassen sich auch völlig neue Geschäftsmodelle daraus entwickeln, wenn sie schon wirtschaftlich argumentieren. Und was die Musikindustrie betrifft, das ist doch das Gleiche wie mit der Diskussion um die Digitalisierung der Printmedien. Irgendwann haben die alten, die traditionellen Geschäftszweige eben auch. Auch hier, wie schon in den Beispielen zuvor, fängt die Maschine selbst an zu klingen, werden die zunächst unerwünschten Artefakte der MP3-Komprimierung zu einem nutzbaren Klang, der durch die Überlagerung mit der Figur Brandenburgs Symbol für einen neuen Raum wird, in dem Musik potenziell immer verfügbar ist. Der digitale Raum des Internets. Auch der kalifornische Komponist Patrick Liddell hat sich den klanglichen Eigenschaften des digitalen Raums angenommen und Artefakte der Komprimierung in den Mittelpunkt seiner Arbeit Video Room 1000 aus dem Jahr 2009 gestellt. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice. And I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm. In Anlehnung an das bekannte Stück I'm Sitting in a Room von Alvin Lucier aus dem Jahr 1969, in dem eine Aufnahme von Luciers Stimme immer wieder in denselben Raum abgespielt, aufgenommen und erneut abgespielt wurde, kreierte Liddell einen analogen Prozess, in dem ebenso eine Aufnahme seiner Stimme immer wieder und wieder in denselben Raum gespielt wird, bis dessen Eigenmerkmale in den Vordergrund treten und die ursprüngliche Aufnahme verschwindet. Im Gegensatz zu Alvin Lucier nutzt Patrick Liddell allerdings keinen tatsächlichen Raum, dessen Eigenresonanzen durch Mikrofone eingefangen würden, sondern den eines Komprimierungsalgorithmus. Wie Lucier hat Liddell sich selbst aufgenommen, allerdings mit Ton und Bild. Dieses ca. 45 Sekunden lange Video hat er auf YouTube online gestellt, dessen interner Algorithmus das Video in seiner Datenmenge entsprechend eines von den Betreibern der Seite festgelegten Standards verringert hat. Das so komprimierte Video hat Liddell gerippt, um es erneut hochzuladen und wieder komprimieren zu lassen. Diesen Prozess hat er insgesamt 1000 Mal durchgeführt. Mit zunehmender Anzahl der Komprimierung lassen sich mehr und mehr Artefakte sowohl auf der Bild- als auch auf der Tonebene wahrnehmen. Die Eigentümlichkeiten des Algorithmus selbst treten in den Vordergrund, bis schließlich die Resonanzen der Datenkomprimierung fast vollständig in den Vordergrund getreten sind, der digitale Raum die ursprüngliche Aufnahme überschrieben hat. Neben den 1000 Versionen, die im Internet einseh- und hörbar sind, hat der Künstler einen knapp dreiminütigen Zusammenschnitt ins Netz gestellt, in dem von der ersten bis zur letzten Version übergeblendet wird. I'm sitting in a room different from the one you are in now. I'm recording the sound of my speaking voice as well as the image of myself. And I'm going to upload it to YouTube. Rip it from YouTube. And upload it again and again until the original characteristics of both my voice and my image are destroyed. What you will see and hear then are the artifacts inherent in the video codec of both YouTube and the MP4 format I convert it to on my computer. I regard this activity not so much as a demonstration of a digital fact, but more as a way to eliminate all human qualities my speech and image might have. I'm sitting in a room different from the one you are in now. I'm recording the sound of my speaking voice, as well as the image of myself. And I'm going to upload it to YouTube. Rip it from YouTube and upload it again and again until the original characteristics of both my voice and my image are destroyed. What you will see and hear then are the artifacts inherent in the video codec of both YouTube and the MP4 format I converted today to on my computer. I regard this activity not so much as a demonstration of a digital fact, but more as a way to eliminate all human qualities myself. I'm sitting in a room different from the one I'm in now. I'm recording the sound of my speaking voice as well as the image of myself. 2012 habe ich einen Auftrag bekommen, ein Stück für Orchester und Elektronik in Zusammenarbeit mit dem Experimentalstudio des SWR für das Eklat-Festival zu schreiben. Das gab mir die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit dem Toningenieur Simon Spillner jenen invertierten MP3-Filter zu entwickeln, der auch für die verschiedenen Studien verwendet wird, die derzeit in der Reihe Sonarisationen laufen. Der Filter selber liefert freilich noch keine brauchbare musikalische Idee. Welche Klänge sollten gefiltert werden? Für Sonarisationen habe ich mich entschieden, die Auswirkung der Verbreitung von MP3 als Grundlage für die Auswahl zu nehmen. Das bereits angespielte Stück White meandert zwischen verschiedenen Versionen laienhafter und professioneller Musik, die erst mit Hilfe von Online-Plattformen und entsprechenden Komprimierungen öffentlich gemacht werden konnten. Für das Stück Beethoven-Interpretation hingegen habe ich als Grundlage ein YouTube-Video verwendet, das seinerseits bereits die neue Möglichkeit nutzt, instantanen Zugriff auf ein stetig wachsendes Archiv von Audioaufnahmen zu haben. Die Künstlerin oder der Künstler, der im Netz als Protein Vesutra auftritt, hat Aufnahmen der ersten zwei Akkorde von Beethovens 3. Sinfonie chronologisch geordnet und hintereinander geschnitten. Da diese bereits als MP3 vorlagen und so für den Filter unbrauchbar waren, habe ich sämtliche Aufnahmen, die im Archiv des Hessischen Rundfunks zur Verfügung standen, verwendet und diese, teils gefiltert, teils ungefiltert, auf dieselbe Art und Weise aneinandergereiht. Als Simon Spillner und ich im Experimentalstudio des SWR mit verschiedenen Klängen experimentiert haben und uns mit den unterschiedlichen Qualitäten verschiedener Komprimierungsraten auseinandergesetzt haben, stellten wir fest, dass insbesondere komplexe Klangquellen wie etwa Menschenmengen eine sehr intensive, pulsierende Textur erzeugten. Gleichzeitig gab es Einebnungen bestimmter Differenzen, etwa der harmonischen oder der räumlichen, aber auch situative. So war der Unterschied etwa zwischen einer Demonstration und einer zufällig zusammensitzenden Gruppe auf einem öffentlichen Platz teilweise kaum noch wahrzunehmen. Ist bei einfachen Klangquellen, wie zum Beispiel einer A-cappella-Stimme, das Original durchaus noch wie durch einen Schleier zu erkennen, bleiben bei solch komplexen Klängen oft lediglich Rauschtexturen übrig. Während der Arbeit an dem Orchesterstück entstand so zusätzlich noch die Idee, eine Klanginstallation aufzubauen, in der Betrachterinnen und Betrachter durch eine Glasscheibe das Konzertpublikum beobachten, diese aber nur durch den Filter hören konnten. Die Klänge des Konzertpublikums wurden ab und an mit Aufnahmen von Menschengruppen ganz anderer Versammlungen kombiniert. Demonstrationen aus Madrid, Athen, Istanbul oder Frankfurt, deren Nähe und Differenz zum Konzertpublikum, in diesem konkreten Fall aus Stuttgart, durch den nivellierenden Charakter des Filters verdeutlicht wurden. Hören Sie abschließend die Studie Menschenmengen, die aus den Aufnahmen der Installation entstanden ist.